Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Unser Thema heute Nacht heißt, an diesen Ort möchte ich nie wieder zurück. Gibt es einen Ort in eurem Leben, an den ihr nie wieder, wirklich nie wieder gerne auf keinen Fall zurückgehen oder kommen möchtet? Vielleicht ein Unfallort, eine Schule, ein Arbeitsplatz, vielleicht ein Krankenhaus, vielleicht ein Keller, in dem es mal gespukt hat, was auch immer. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, von diesen Orten und den Geschichten, die sich dort abgespielt haben, dann ruft mich ganz einfach an, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Gitti und Gitti ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. An welchen Orten möchtest du nicht wieder zurück? Ja, um das kurz zu fassen, an einen Baum. An einen Baum? An einen Baum, ja. Was ist an diesem Baum passiert? Ja, ich kenne diesen Baum also schon über 20 Jahre. Mhm. Und ich habe damals mit 14, 15 da meine Jugend eigentlich mehr oder weniger verbracht. Habe dort auch meinen Mann kennengelernt. In dem Ort, wo der Baum sich befindet? Ja, genau. Mhm. An dem Baum auch direkt. Das war damals so eine Jugendgruppe, da haben wir uns dann immer getroffen. Mhm. Und ja, und man wurde dann älter und die Gruppe hat sich dann irgendwann aufgelöst, aber dieser Baum bzw. dieser Platz ist eigentlich immer unser Platz geblieben. Mhm. Auch während der Ehe. Ja. Wir sind da öfters auch hingefahren, nachts haben da stundenlang gelegen und geredet und halt eben, was man so macht, ne? Mhm. Ja, und dann, wie die Ehe das so mit sich bringt, hat man dann auch Probleme zu bewältigen gehabt. Und ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Macht gar nichts, erzähl einfach mal drauf los. Ja, und auf jeden Fall, wenn mal irgendwie Streit war oder so, ist man auch getrennt mal hingefahren, um nachzudenken oder... Also ein ganz wichtiger Ort. Ja, fast schon wie vielleicht für manche Leute die Kirche oder irgendwie ein Lieblingsplatz. Genau, ne? Genau. So ein Platz kann einen ja auch das ganze Leben lang begleiten. Genau. Mhm. Ja, und dann im Januar 96 ist mein Mann dann mal nach dem Streit da hingefahren und ja... hat sich da eben halt das Leben genommen. Ne? An dem Baum? An dem Baum, ja. Was hat er gemacht? Wie hat er das da gemacht? Aufgehängt. Aufgehängt an dem Baum? Aufgehängt an dem Baum. An eurem Baum? Mhm. Und das Kuriose ist, ich hatte den Abend dann auch noch ein ganz komisches Gefühl. Ich wollte dann auch hinfahren, mhm. Weil das war eigentlich, es stand eigentlich fest, wenn Streit da war oder Probleme, dann ist man da eben halt hingefahren. Mhm. Den Abend habe ich auch so ein komisches Gefühl gehabt und wie der Teufel das so wollte, rief meine Schwester mich an. Und auch mit Problemen, dann bin ich dahin gefahren, ja. Hm. Ich weiß nicht, ob ich hätte verhindern können, wie auch immer. Wie weit entfernt befand sich der Baum damals von eurer Wohnung? Ja, fünf Kilometer. Mhm. Ja. Wann hast du das dann erfahren? Er ist abends dahin gegangen, beziehungsweise gefahren. Mhm. Ja, und die Polizei rief mich dann am nächsten Tag an. Aber da musste doch schon eine Aufregung gewesen sein, dass er nachts nicht nach Hause gekommen ist. Ja, das war, ja, aber ich hatte das auch das Gefühl damals, deswegen waren auch die ganzen Streitereien, dass mein Mann eine Geliebte hat. Ach so. Ja, hast du gedacht, dass er irgendwann... Dann habe ich dann gedacht, okay, dann ist er vielleicht bei ihr. Ich hatte auch damals dann schon die Scheidung eingereicht, zweimal und zweimal zurückgezogen. Hast du den Eindruck, dass er, nein, ich musste erst was anderes fragen, hast du ihn zu Unrecht beschuldigt oder hast du zu Unrecht vermutet, dass da eine andere Frau ist? Also er hat nie gesagt, dass ich recht habe. Mhm. Aber du hast aber auch nie irgendetwas rausgekriegt, nee. ob es stimmt. Nee. Und ich habe dann auch die ersten zwei Jahre immer gedacht, mein Gott, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht stimmte das alles gar nicht. Mhm. Ich habe mir zwei Jahre lang Vorwürfe gemacht, dass ich ihn eben halt in so eine Ecke vielleicht reinge... Er hat aber nichts hinterlassen, keinen Brief. Nein, kein Tonband, gar nichts. Nein, nichts, mhm. Gar nicht. Hältst du es für möglich, dass er aufgrund dieser Beschuldigung, die ihn vielleicht sehr gekränkt hat, die nicht stimmte, er dich besonders kränken wollte? Ich interpretiere es mal ganz, ganz wild, dass es vielleicht sogar ein kleiner Racheakt war, weil er wusste, welche Symbolik dieser Baum für euch hat, dass er das da gemacht hat? Ich weiß es nicht. Denn man fragt sich ja, warum hat er das da gemacht? Er wusste doch, dass das für euch eine ganz wichtige Stelle und ein ganz wichtiger Ort war. Ich weiß es nicht. Mhm. Denn ich glaube, mir wäre auch wohler jetzt, auch heute noch, wenn ich wüsste, warum ich sowas habe. Mhm. Und warum gerade da. Ne? Weil mein Mann war eigentlich eine Kämpfernatur. Wenn irgendwo Probleme waren oder was, der hat sich da immer durchgebuchst. Ne? Mhm. Es gab keinerlei Anzeichen, dass er zu einer Selbsttötung neigen könnte oder so. Gar nicht. Nein. Mhm. Absolut nicht. Umso erschütternder ist das ja, wenn man das dann erfährt. Ne? Vor allen Dingen nach einem Streit auch. Ja. Noch, ne? Okay. Mhm. Haben sich denn in all die Trauer, die dann über dich hineinbrach, auch Wutgedanken irgendwie entwickelt? Dass du gedacht hast, was kann er mir das antun? Nein, ich habe die Schuld bei mir gesucht. Mhm. 2 Jahre habe ich die Schuld bei mir gesucht. Mhm. Weil ich bin auch ein eifersüchtiger Mensch und ich habe ihm da ständig Vorhaltungen gemacht und Behauptungen im Raum gestellt, ja. Mhm. Und ich war eigentlich 2 Jahre im Glauben oder gut 1,5 Jahre im Glauben, ich wäre es gewesen, bis ich den damaligen besten Freund angerufen habe. Und der mir dann die Bestätigung gab, dass es da ein Töchchen möchte mit seiner Arbeitskollegin. Ach, also doch, weil du gerade, ich dachte... Ja. Nee, die Bestätigung habe ich nachher gekriegt, aber viel später jetzt, ne? Ja. Aber in der Zeit, wo ich es nicht wusste, habe ich mir natürlich Vorwürfe gemacht, das ist klar. Diese Geschichte ist passiert 1996. 96, Januar. Und wie viele Jahre hast du denn mit der Ungewissheit gelebt? Wann hast du das erfahren von dem Freund? Wann habe ich den angerufen? 98. Mhm, 2 Jahre. Ja, gute 2 Jahre. Mhm. Mitte 98. Und seit dieser Zeit hast du diesen Baum gemieden? Ja, ich bin 2 Jahre, also nach dem Vorfall, 2 Jahre später weggezogen von dem Ort. Mhm. Und ich kann da nicht hinfahren. Und wenn ich jetzt meine Verwandten da besuchen fahre, also das ist ein Graul, da vorbeizufahren, weil ich muss an dieser Ecke da vorbei. Ne? Mhm. Ach, das heißt, gesehen hast du den Baum schon nochmal danach? Ich bin einmal da gewesen, ja. Du bist sogar da gewesen? Ich bin da gewesen einmal, ja. Kurz nachdem dein Mann sich da aufgehängt hat? Ja. Mhm. Ja. Bist du alleine hingefahren? Nein. Meine Schwiegereltern sind mitgefahren. Mhm. Wir haben ein paar Blumen dahingestellt. Was ist da alles in dir vorgegangen, als du denn da gestanden hast und diesen Baum angeschaut hast? Junge, ich kann dir das so jetzt gar nicht sagen. Ich war wie weggetreten. Mhm. Ich weiß nicht, wenn einer noch nicht in dieser Situation war, ja. Du stehst dann da irgendwo, ich glaube, das können alle nachempfinden, ja. Was ist das für ein Baum? Das ist ein ganz normaler, dicker Baum, so. Da waren auch unsere Initialen reingekritzt. Ja, nee, was für eine Sorte? So ein Laubbaum, weiß ich gar nicht. Du weißt gar nicht, was für ein Baum, eine Eiche, eine Birke oder... Ganz dicker, vielleicht eine Eiche oder ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen. So sind die Leute von heute, die kennen nicht mal mehr die Baumarten. Genau. Aber das kann man sehr gut nachvollziehen, glaube ich, was du gerade erzählt hast. Es kann sein, dass du vielleicht in deinem Leben nie mehr dorthin gehst. Es könnte sein, ne? Tja, also so wie jetzt, nee, glaube ich nicht. Mhm. Ja, oder vielleicht sehr viel später irgendwann mal. Vielleicht später irgendwann mal, aber jetzt im Moment auf keinen Fall. Ich habe auch lange nicht drüber gesprochen, also hatte ich jetzt auch. Mhm. Ich wollte abends sofort 3 Mal, dann war ich ein bisschen. Ich danke für deinen Anruf, dass du uns die Geschichte erzählt hast und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, und alles Gute für euer Team, ne? Dankeschön, Gitti. Ja, bitte. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, an diesen Ort möchte ich nie wieder zurückkehren. Wir haben gerade das Beispiel gehört von Gitti, dass sie nicht mehr an diesen Baum zurückkehren möchte, weil der eine ganz große Symbolik für ihr Leben hatte. Gibt es bei euch in eurem Leben auch einen Ort, eine Stelle, vielleicht ein Haus oder eine Landschaft oder irgendetwas, die so negativ besetzt ist, diese Örtlichkeit, dass ihr sagt, nein, da möchte ich nie wieder hingehen. Doch, das ist mir ganz, ganz Schlimmes widerfahren. Oder ich habe dort wunderschöne Sachen erlebt und ich werde sie nie wieder erleben an diesem Ort, weil irgendetwas Dramatisches passiert ist. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich an. Kostenfrei unter 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Nächste Anruferin, das ist die Ursula. Und Ursula ist 60 Jahre alt. Hallo Domian, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Ursula. Ja, mein Ort ist quasi ein Krankenhaus. Was heißt in diesem Krankenhaus, aber eben ein spezieller Ort. Und zwar habe ich vor 10 Jahren in der Uniklinik in Essen gelegen, in einem sterilen Zelt. Mhm. Und da war man eben so abgeschottet, dass man so gut wie überhaupt keinen Körperkontakt hatte. Ne? Warum lagst du in diesem Zelt? Ja, ich hatte im Sommer vorher, also im Sommer 89, habe ich eine Leukämie bekommen. Mhm. Und Ursprünglich hieß es, also zur Transplantation wäre ich eigentlich schon zu alt. Mhm. Also auch noch im Vorgespräch mit dem Professor kam dreimal, also dass man nur bis zum 40., maximal 45. Lebensjahr transplantieren würde. Mhm. Und als ich ihn dann ansprach, dass ich aber doch schon 50 wäre, da sagte er dann, ja, wir gehen nicht nach kalendarischem, sondern nach biologischem Alter. Mhm. Und dann hatte ich eine Bedenkzeit, ob ich es so machen lassen wollte, weil auch noch einige Risiken damit verbunden waren. Und dann habe ich aber für mich gesagt, also entweder schaffe ich es und... Das war wahrscheinlich auch deine einzige Chance, ne? Ja, ansonsten hätte ich vielleicht noch ein Jahr zu leben gehabt und ja... Du hast dich dann dafür entschieden und es wurde dann auch gemacht. Ganz genau. Und musstest du in das Zelt, nachdem das gemacht wurde? Oder nein, schon Wochen vorher. Wochen ich habe so insgesamt fast 10 Wochen drin gelegen. Ne? Beschreib uns das doch mal. Wir kennen das ja die meisten von uns nur aus Filmen oder aus Bildern. Ja. Von Bildern. Das war eine Art Intensivstation? Das war eine Intensivstation. Ich lag in diesem Zimmer alleine. Da war ein großes Zelt aufgebaut. So ein Plastikzelt, durchsichtig. Ne? Wie so eine dicke Elefantenhaut. Und dieses Zelt war um das Bett rum? Ganz um das Bett rum. Mhm. Und quasi am Fußende ging das noch ein Stück weiter. Mhm. Und ich lag dann tagsüber eben in dem Bett. Mhm. Und hatte meine Infusionen, der Schlauch, der ging gerade so durch den Reißverschluss, das Zelt war mit einem Reißverschluss geschlossen. Mhm. Und am Fußende des Bettes war dann nochmal eine Trennwand. Mhm. Und jeden Morgen musste ich dann hinter diese Trennwand gehen und die Trennwand schließen. Und in dem hinteren Teil des Zeltes war dann quasi noch ein Tisch, eine Sitzbadewanne und ein Toilettenstuhl. So. Ach so. Und in dem hinteren Teil bekam ich dann mein Essen. Mhm. Das wurde durch eine Schleuse gegeben. Weil aber es gab nie direkten Körperkontakt mit jemandem. Ja, doch, das kommt gleich. Mhm. Und zwar musste ich den vorderen Teil schließen und der wurde dann in der Zeit vom Personal wieder neu steril hergerichtet. Mhm. Also selbst die Bettdecke, das Kopfkissen, alles kam aus dem Steril und wurde eben steril. Wie haben die das denn steril hergerichtet? Sind die dann da reingegangen? Nee, die konnten das Zelt öffnen, weil der mittlere Teil ja zu war. Der nach hinten war abgetrennt. Mhm. So, und dann haben die vorne das alles ganz steril gemacht. Ich habe in der Zeit da hinten gefrühstückt, habe dann ein steriles Bad nehmen müssen. Mhm. Und wenn die vorne nach einer Stunde Einwirkungszeit etc. wieder auswischen, wurde dann ein ganz starkes Gebläse angestellt, was quasi die Außenluft von dem Zelt abhielt. Ich verstehe. So, und dann konnte ich nach vorne kommen, musste sterile Wäsche anziehen. Warum diese Sterilität? Wozu? Ja, weil man eine ganz starke Chemo vorher bekommen hatte, vor dieser Transplantation, die das eigene Knochenmark absolut kaputt machte. Mhm. Also, du musst dir vorstellen, du bist dann empfänglich für jede Infektion im Prinzip. Man würde, ja, wenn ein Mensch kommt, nur mal ein Beispiel, ein ganzes Jahr später zu Hause musste ich noch so steril leben, dass ich keinen Menschen die Hand geben durfte, wenn der mich besucht. Also wäre ein Handschlag in der Situation damals im Krankenhaus unter Umständen tödlich? Wäre unter Umständen. Nämlich, ich habe die Medizin, die Schulmedizin da noch ein Stück kaputt gemacht. Das hast du gerade gesagt, 10 Wochen hat das gedauert? Ja. 10 Wochen, das stelle ich mir schlimmer vor, als 10 Wochen im Gefängnis sitzen. Ja, also ich habe es auch ganz schlimm empfunden. Vor allen Dingen, es kommt dann hinzu, dass man durch diese Chemo total abgeschlafft, kaputt ist. Mhm. Ich musste wahnsinnig viele Medikamente am Tag nehmen. Mhm. Und ich habe dann nach 15. März, also am 27. Februar hat dann die Transplantation stattgefunden. Mhm. Die war als solches überhaupt nicht schlimm. Mhm. Ich bekam das Knochenmark meiner Schwester quasi als Transfusion überführt. Ne? Das wird, also hier salopp gesagt, eingespritzt. Ne? Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ne? Das war also von daher, das war überhaupt nicht schlimm. Ich kriegte Transfusion, jede Menge. Am Schluss konnte ich so gut kaum noch essen. Danach musstest du mal wieder in das Zelt? Nee, ich lag immer noch drin. Achso, das hat im Zelt stattgefunden. Ich blieb immer in dem Zelt drin, bis zum 4. April, da bin ich dann entlassen worden. Was war für dich, Ursula, wenn du jetzt das zurückbedenkst, das Allerschlimmste in diesen Wochen, während dieser Zeit? Oh, das Allerschlimmste. Ja, überhaupt dieses isoliert sein. Eingesperrt isoliert sein. Ja. Wenn Besuch kam. Der saß außerhalb des Zeltes und konnte sich auch mit mir, soweit ich in der Lage war, aus meinem Zustand heraus, konnte der sich dann auch mit mir unterhalten. Ne? Wenn du heute an diesen Ort zurückdenkst, an den du nie wieder zurückkehren möchtest, was für ein Hauptgefühl löst das in dir aus, wenn du dich da nochmal hineinversetzt? Also da kriege ich heute noch eine Gänsehaut. Mhm. Mhm. Ich sage auch heute, wenn ich nochmal eine Leukämie bekommen sollte, mhm, also ich wäre zu alt mittlerweile zu transplantieren, mhm, aber ich würde mich, glaube ich, trotzdem auch dagegen entscheiden. Mhm. Ne? Weil diese Angst vor diesem Zelt, das ist immer noch ganz präsent in mir, ne? Nach 10 Jahren noch. Ne? Mhm. Also es wären jetzt Sonntag genau 10 Jahre, dass er die eigentliche Transplantation war. Also ich habe zu diesem Zeitpunkt vor 10 Jahren da gelegen. Ne? Mhm. Und am 15. März habe ich dann eine Psychose bekommen. Und durch die Enge des Zeltes und durch die vielen Medikamente. Und ich habe damals in meinem Wahn dieses Zelt verlassen. Ne? Mhm. Was im Ursprung eigentlich für die Ärzte absolut tödlich war. Das war aber nach der Transplantation? Ja, aber ich war immer noch auf Nullpunkt mit allen meinen Blutwänden. Mhm. Ich hatte noch keine Leuko. Man hat ja so 5.000 bis 7.000 Leuko normalerweise und ich hatte noch null. Dann bist du da, ohne dich vorher beraten zu haben, mit den Ärzten einfach rausgegangen? Ja. Ich habe morgens die Zeit abgewartet, wo die Übergabe vom Nachtdienst zum Tagdienst war, habe meine Infusion abgestöpselt. Ich war früher selber im Pflegedienst und hatte daher so ein klein bisschen Ahnung. Und habe das Zelt verlassen, habe nur ein Sweatshirt über meinen Schlafanzug gezogen und das im März und bin dann von der Uniklinik Essen zu meinem Heimatort gefahren. Ne? Wie weit entfernt liegt der? Ja, nach Dortmund. Nach Dortmund. Also ich habe erst die U-Bahn benutzen müssen, dann die S-Bahn benutzen müssen. Und du bist dann nach Hause gefahren? Bin, ja, das heißt nach Hause, hat einen guten Bekannten angerufen und hat dem gesagt, er möchte mich nach Heidelberg oder Hamburg oder sonst wo bringen, weil ich eben in meiner Psychose das Gefühl hatte, in Essen experimentieren die mit Gab mir, es ne? denn dann einen schlimmen Rückfall oder hast du es verkraftet? Nein, wieder erwarten der Ärzte nicht. Also ich bin dann zurückgebracht worden von meiner Chefin und die Ärzte wollten mich dann nicht mehr in das Zelt zurücklegen, sondern in ein normales Zimmer und haben gesagt, also das war's jetzt, es ist jetzt Feierabend und da wird nichts mehr raus. Ne? Aber es wurde doch noch was raus. Und dann hat meine Schwester den Professor angesprochen und gefragt, ob er nicht doch weitermachen könnte. Die hätten vielleicht später immer das Gefühl, dass ich es vielleicht doch geschafft hätte. Aber du musstest nicht nochmal in das Zelt? Doch, dann musste ich wieder in das Zelt und dann bin ich wieder neu sterilisiert worden und sie haben weitergemacht und ich habe das Ganze ohne Fieber, ohne alles. Wie viele Wochen dann nochmal? Ja, nochmal 3 Wochen. Ah, und das war mein Entlassungstermin. Ne? Ist ja wirklich eine sehr schreckliche Sache. Sehr schrecklich. Aber es ist 10 Jahre vorbei und du hast es geschafft. Ne? Ja, ich musste da neulich so dran denken, wie die Svenja bei dir angerufen hat. Die sagte ja nun, sie hätte auch eine Leukämie. Mhm. Weißt du, die mit den 3 Kindern. Ja, und sie sagt ja, sie wollte nicht aufgeben. Mhm. Ich habe auch jetzt schon einen Brief vorgeschrieben, ich muss den unbedingt mal abschicken. Mhm. Ich denke mal, mein Fall zeigt es wieder. Die Ärzte haben nicht immer recht. Mm, mm. Ja, also. Ja. Ach, ich habe hier ja auch schon oft Geschichten gehört, woraus dann auch klar wurde, dass die Ärzte nicht immer recht haben. Ne? Nein, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, und dass die Leute nicht aufgeben sollen. Ja. Dir geht es gut. Dir geht's jetzt gut. Ich freue mich sehr darüber und freue mich, dass ich mit dir gesprochen habe. Ja. Domian. Alles Gute. Wünsche ich euch auch. Ursula. Das ganze Team, ne? Dankeschön. Tschüss. Auf Wiedersehen. An diesen Ort möchte ich nie wieder zurückkehren. An welchen Ort? Frage ich jetzt Franz, 41. Ja, hallo. Hallo Franz, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. An welchen Ort willst du nicht zurückkehren? Das ist der Unfallort von meinem Sohn Franz Benjamin. Was ist da geschehen genau? Der ist also, damals hatte ich den mitgeholt auf meine Arbeitsstelle und wir mussten aus nicht geplanterweise ins Außenlager fahren. Und da sollten wir normalerweise Mäusefallen aufstellen, weil da viele Mäuse waren und so weiter. In dem Außenlager? Ja, genau. Mhm. Und es war also ganz belanglos normalerweise. Mhm. Und der Lagerist hat dann gemeint, na gut, jetzt bist du schon mal da, jetzt hilfst du mir mal Garnituren von unten nach der oberen Etage zu schaffen. Zu dem Kleinen? Bitte? Das sagte er zu dir oder zu dem Kleinen? Zu mir. Zu dir. Mhm. Sicher, der Kleine konnte ja nichts helfen. Wie alt war der? 6 Jahre. Mhm. Ich habe ihn schon öfters mitgenommen auf die Arbeit. Das ist mehr so eine Schutzfunktion gewesen, weil 89 ist mein ältester Sohn damals gestorben und das Franz Benjamin ist dann kurz danach geboren worden und ich wollte ihn unbedingt beschützen. Ich habe also auch abends Panikattacken gehabt, wenn ich nach Hause kam von der Arbeit. Ich habe ihn direkt gesucht, bin überall durchs Dorf gefahren, wenn er irgendwo am Spielplatz war. Also wir hatten ein ganz inniges Verhältnis irgendwie auch. Erzähl mal, was da geschehen ist dann. Ja, auf jeden Fall gibt es da so eine Katze, wo man hoch und runter fahren kann, so eine Art Stapler. Mhm. Und das Fremdchen wollte mit aller Gewalt den elektrisch bedienen. Mhm. Also gut, da habe ich gesagt, stand ja daneben, mhm. vielleicht einen halben Meter, mhm. und sagte, okay, ich kannst du da machen, ich stelle die Garnituren drauf und du fährst dann hoch. Ja. Und beim Ablassen ist die ist oben diese Gabel, hatte ich aufgelegt auf die obere Etage, mhm. und das Fremdchen hatte ich weiter abgelassen. Normalerweise schaltet dann der Stapler ja ab, dann, mhm. wenn es irgendwie einen Widerstand merkt. Mhm. Aber der hat sich dann nicht abgeschaltet. Dadurch hat er sich unten freigehebelt und ist dann praktisch auf und drauf gefallen. Ne? Und da lacht er da so mittendrin drunter. Ne? Also der Gabelstapler ist umgefallen? Er ist praktisch, weil er sich unten freigehebelt hatte. Ja. Ist der dann. Der Kleine saß also in dem Gabelstapler, hat den bedient? Nein, das ist ein Handkarren. So eine Hand. Kennst du das? Ach so, diese Handkarren, ja. Ja, aber allerdings kannst du die elektrisch hydraulisch, mhm. hochfahren bis, mhm. eine gewisse Höhe, 2 Meter, mhm. oder so. Ne? Also zu einem so ziehen. Ja, was ist dann umgefallen? Dieser Stapler. Der Stapler ist umgefallen. Ja, ist so eine, mhm. Katze, wa? Du, mhm. musst dir vorstellen, ist hinten so ein Hebel dran, wo man, mhm. eine Hand hat, wo man, mhm. ziehen kann. Mhm. Und darunter ist ein Block, wo man dann elektrisch bedienen, ja. darf. Ne? Das ist auf ihn draufgefallen? Ja, das hat sich hochgehoben, der Motorblock. Mhm. So lange, bis er frei war, dann, mhm. ist klar, dann hat er oben Übergewicht bekommen. So, jetzt war der Kleine begraben von dem Ding. Ja, das ist, du musst dir vorstellen, da wo die Ketten so hochlaufen, mhm. wo sich das ausfährt, mhm. genau in der Mitte, da dran lag, mhm. der drunter, praktisch genau zwischen diesen zwei. Ja, und was hast du denn gemacht? Was soll ich gemacht haben? Ich habe gedacht, nee, das darf alles nicht wahr sein. Ich habe im ersten Moment gedacht, der wäre sofort tot oder so. Mhm. Und dann kam der Lagerist runtergelaufen und hat gesagt, was ist passiert? Sag ich, siehst du, was passiert ist? Und da wollten wir den halt hochheben. Aber das war so schwer gewesen, ich habe es alleine nicht geschafft. Mhm. Der hat dann geholfen, dann haben wir ihn sein Köpfchen dort praktisch drüber gehoben, mit aller Gewalt haben wir es geschafft. Und dann habe ich ihn in den Arm genommen und da habe ich gesehen, er lebt halt, und auch wenigstens, mhm. ne, erstmal, da war, mhm. ich erstmal ein bisschen erleichtert. Mhm. Und, na gut, dann. Krankenhaus? Krankenhaus halt, und es ging halt eigentlich dann die ersten paar Tage jeden Tag besser und alles, mhm. bis zu einer Woche einmal frei. Ich konnte also mit ihm reden, alles wunderbar und so. Was hat er denn für Verletzungen? Eigentlich ganz leichte Kopfverletzungen eigentlich. Mhm. Also sonst gar keine Verletzungen. Gar keinen, ne? Nur am Kopf, also so ein Bluterguss, mhm. und so ein schweres Horn am Kopf. Dann hat er ein paar kleinere Brüche gehabt im Schädel und so, mhm. und so, aber jetzt keine so, mhm. Verletzung, dass, mhm. man lebensbedrohlich sagen müsste. Wie ist das Ganze denn ausgegangen? Ja, dann auf jeden Fall ist er nach 8 Tagen, da waren 2-3 Tage wirklich perfekt gewesen, mhm. und dann wurde es immer schlechter und dann ist er nach 2 Wochen dann praktisch gestorben. Ne? Ich muss dazu sagen, der hatte... Aber das verstehe ich jetzt nicht, wenn er kaum verletzt, ja. war, an was ist er denn dann gestorben? Ich kann erzählen. Der Benjamin, also mein ältester Sohn, ist 22 geboren, 1980, am 13. Mai, ne? Mhm. Und verunglückt ist er am... nicht verunglückt. Gestorben ist der älteste Sohn am 22. April 1989. Ne? Mhm. 2 Wochen später ist der Franz Benjamin geboren worden. Also immer 22:22, das ist das Komische. Auch der Franz Benjamin, dieselbe Zeit geboren. Ne? Mhm. Und verunglückt ist er am 10. April 96. Mhm. Am 22. April 96 wurde er verlegt in die Uniklinik nach Gießen. Also du siehst irgendeine Parallelität in den... Ganz genau, gut, dennoch ist das nicht meine Frage gewesen. Meine Frage ist, wie kann der Junge sterben, wenn er eigentlich nicht verletzt war? Das gehört ja dazu. Der Benjamin hat eine Stoffwechselstörung gehabt, Methylamalonacetylin. Ach so. Auf der ganzen Welt ganz wenig nur. Mhm. Und ist schließlich praktisch der Benjamin ist daran gestorben. Ne? Mhm. Und während der ins Krankenhaus damals kam... Also das war, du redest jetzt von dem, wir müssen das durch... Das kommen wir, ja, nein. Benjamin ist dein ältester Sohn. Ältester Sohn, genau. Weil der andere heißt auch Franz Benjamin. Also der war so getauft, mhm. mit dem zweiten Namen Benjamin, weil, mhm. er Parallelen hatte, mhm. dazu. Aber der zweite, über den wir gerade gesprochen haben, der hatte keine Erkrankung. Doch, ich wollte es gerade sagen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo der Benjamin ins Krankenhaus kam, mhm. wurde Fruchtwasser oder so gemacht von dem Franz Benjamin. Mhm. Und dann hieß es, er hat auch diese Stoffwechselstörung. Mhm. Meine Frau wollte mit aller Gewalt dann eine Abtreibung machen, aber ich war dagegen. Ich habe, mhm. gesagt, nee, der hat auch, der Benjamin hat auch schön gelebt, mhm. warum soll der Franzin auch nicht schön leben können? Ne? Verstehe. Und du siehst da einen Zusammenhang, ja. Mit dieser Stoffwechselerkrankung, dass er dann doch letztendlich gestorben, ja, ist. Ja, genau. Mhm. Ich habe es zwar geschafft, ihn so zu beschützen, dass er nie ins, mhm. Krankenhaus, er kam nie wegen dem, mhm. Stoffwechselstörung ins Krankenhaus. Sag mal, Franz, anschließend ist er daran gestorben. Jetzt hast du zwei Jungs verloren, den einen durch den Unglücksfall, den anderen durch seine Krankheit. Ja. Wie gehst du denn damit um? Das ist doch ein ganz schweres Schicksal. Also es geht jetzt dann immer weiter. Ich bin jetzt also auch in der Phase, das ist 3 Jahre her zwar. Damals, meine Frau hat es so abgeblockt. die hat gesagt, ich muss mich darum kümmern, dass das Fremdchen aufgezogen wird, weil sie wusste mit der Krankheit. Mhm. Und sie wollte das nicht nochmal erleben, mhm. dass das Kind nochmal stirbt. Mhm. So, die Parallelen liefen aber so ab, dass dasselbe Krankenhaus war zum Schluss, dasselbe mhm. Zimmer, dieselben Ärzte. Es waren alles genau, es lief ganz genau filmgleich ab, ne? Und es war sehr unheimlich. Das ist sehr unheimlich, das hätte ja schon fast in unsere vorgestrige Sendung gepasst. Und durch diese ganze Aktion bin ich... Also, das kannst du bis heute nicht verkraften. Wenn ich so Auto fahre zum Beispiel, da passiert der Unfall immer wieder vor meinen Augen, dann überlege ich mir, was kann ich machen oder was könnte ich machen, wenn er jetzt noch lebt, dass ich das verhindere oder... Wann war das eigentlich in diesem mit dem Gabelstapler? Mit dem 96. 96. Ja, aber das ist noch nach wie vor frisch. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr auch sehr, sehr nachvollziehbar, was du in diesen Ort wahrscheinlich nie wieder zurückkehren möchtest. Ich war ja nochmal da anschließend. Mhm. Ich habe aber dann den Job da aufgegeben. Mhm. Ich war 20 Jahre bei dieser Firma und habe dann den Job da gekündigt. Bin jetzt also nicht arbeitslos, ich bin schon selbstständig auch. Mhm. Ich habe schon noch einen anderen Beruf, aber... Also ich spüre das ja auch, dass das noch in dir so brodelt alles. Möchtest du mit meiner Psychologin vielleicht noch ein paar Worte sprechen, Franz? Mhm. Darf ich noch kurz weiter erzählen trotzdem, wie es jetzt weitergegangen ist nach dem Tod? Jetzt ist er ja gestorben, dann kam ich durch Zufall oder durch meinen Bruder hier nach Frankfurt und meine Frau hat ihr das abgeblockt, mit der konnte ich nicht reden darüber und keiner wollte eigentlich was davon wissen. Mhm. Und meine Schwägerin, die hat sich mehr oder weniger darum interessiert oder hat mir zugehört und so weiter. Mhm. Dadurch ist eine Freundschaft entstanden, die 3 Jahre entlang. Mhm. Und jetzt ist das nächste Problem, dass meine Frau... sagt entweder die Schwägerin oder sie. Also das ist jetzt noch das nächste Problem. Ich habe kein Verhältnis mit der Frau oder sonst was, aber nur eine Freundschaft. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, dass du das nochmal mit meiner Psychologin ein bisschen erörterst, weil das nicht mehr jetzt direkt in unser Thema passt, das was jetzt daraus erwachsen ist. Mhm. Möchtest du mal mit der Elke sprechen? Also ich glaube, ich möchte eigentlich nicht. Möchtest du nicht? Mhm. Dann wünsche ich dir dennoch für... Im Moment bin ich nicht dazu bereit. Also ich habe da schon selbst erkannt, dass ich Probleme habe, aber ich möchte im Moment nicht noch so Wege gehen. Ich wünsche dir dennoch alles, alles Gute, Franz. Nach diesen schweren Schicksalsschlägen. Von Herzen alles Gute. Jo, danke. Auf Wiederhören. Jo, ciao. Jetzt haben wir 1.29 Uhr und 20 Sekunden gleich und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 30 Sekunden ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, an diesem Ort möchte ich nie wieder zurückkehren. Gibt es einen Ort in eurem Leben, den ihr auf keinen Fall nochmal sehen möchtet, zu dem ihr auf keinen Fall zurückgehen möchtet? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Es geht weiter mit Marc und Marc ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Marc. Um welchen Ort handelt es sich bei dir? Die Kinderintensivstation. Mhm. Und zwar ist das so, gestern ist mein Kind verstorben. Und da geht es darum. Während der Schwangerschaft hat der Gynäkologe meiner Frau schon durch eine Blutabnahme, durch den sogenannten Triple-Test, ein Down-Syndrom beim Kind entdeckt. Mhm. Und also es war uns klar, dass es behindert zur Welt kommt. Mhm. So, und gestern war die Geburt. Gestern war die Geburt? Ja. Mhm. Und ich war auch im Kreißsaal dabei. Mhm. Und Ja, wie gesagt, ist das Kind denn lebend zur Welt gekommen? Ist lebend zur Welt gekommen. Mhm. Aber es hat die Nabelschnur ummals gehabt. Mhm. Und war ganz blau. Mhm. Und das Kind war auf der Welt. Mhm. Und im gleichen Moment, wo es auf der Welt kam, wo die Ärzte entdeckt haben, das Kind wird blau und so, kam es auch auf der Kinderintensivstation, ja. Meine Frau lag natürlich noch auf den OP-Tisch. Mhm. Und man hat mich gebeten, bitte mitzukommen. Mhm. Ich saß dann hinterher eine Stunde vor dem Kreissaal. Mhm. Und ja, fällt mir ein bisschen schwer, jetzt drüber zu reden. Ja, versuch's mal, ganz langsam. Ja. Also der Kleine, was ein Junge? Nee, war ein Mädchen. Ein Mädchen, ist dann auf die Intensivstation gekommen. Ja. Und wo hast du dich dann während der Zeit aufgehalten? Vor der Intensivstation. Vor der Intensivstation. Ja, weil das war abgeriegelt und ich konnte nicht sofort mit rein. Was hat man denn mit dem Mädchen auf der Intensivstation gemacht, weißt du das? Ich weiß es nicht. Das Kind kam um 13, also um 13:30 auf der Welt. Mhm. Ich saß eine gute Stunde vor der Tür. Mhm. Während der Stunde gingen zig Äste rein und raus, Maschinen gingen durch die Tür. Mhm. Und um 14.15 Uhr ist es halt verstorben. Mhm. Ja, und... Hat man es dir dann sofort gesagt? Ja, klar. Mhm. Weil ich war ja in dem Moment, war ich ja der Ansprechpartner. Mhm. Hast du das Kind dann gesehen? Bist du reingegangen? Ich hab's nochmal gesehen, ja. Mhm. Und bist du dann zu deiner Frau gegangen? Ich habe eine halbe Stunde gewartet, mhm. weil ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich der Buhmann, wo dann die böse Nachricht überbringen muss. Mhm. Hatte sie einen Kaiserschnitt bekommen? Nee, ganz normale Geburt. Hatte sie bei der Geburt das schon mitgekriegt, dass da was nicht stimmt? Im ersten Moment nicht, sie hatte auch eine Rückenmarkspritze bekommen. Mhm. Und ja, ihr ging es auch so nicht ganz gut. Mhm. Ja, und... War das ihr erstes Kind? Ja, war unser erstes Kind. Euer erstes Kind. Mhm. Ja. Und du hattest dann die schlimme Aufgabe, dann zu ihr ins Zimmer zu gehen? Richtig. Und wie hat sie das dann aufgenommen? Ja, fassungslos. Mhm. Mhm. Einfach nur fassungslos. Bist du dann am Nachmittag bei deiner Frau geblieben? Ja. Mhm. Ist sie noch im Krankenhaus? Sie ist noch im Krankenhaus. Mhm. Sie muss noch, ja, kommt drauf an, wie die Naht und alles so verheilt, so spätestens Mittwoch wird es entlassen. Mhm. Und ich muss sagen, wir sind jetzt knapp, wir kennen uns 3 Jahre. Mhm. Ich, ein Jahr sind wir verheiratet. Mhm. Vor der Heirat, muss ich dazu sagen, ich war drogensüchtig. Ja. Ich hatte alles genommen außer Heroin. Mhm. Ich habe 3 Monate vor der Geburt so ohne ärztliche Hilfe mit den ganzen Drogen aufgehört. Mhm. Bin aber aggressiv geworden, habe mich bin ich zu einer ambulanten Therapie gekommen, die ich 6 Monate gemacht habe. Mhm. Ich habe so sehr an mir gearbeitet. Ich war arbeitslos, ich habe jetzt wieder Arbeit. Wir haben eine 4-Zimmer-Wohnung angemietet, mit Kinderzimmer ganz eingerichtet. Mhm. Jetzt sowas. Sag mal, Marc, hast du denn dann noch ein bisschen ausführlicher mit den Ärzten gesprochen? Haben die dir genau erklärt, was geschehen ist? Ja, hat man mir. Und was ist geschehen? Zwar ist das so. Zum ersten lag die Nabelschnur um den Hals. Mhm. Dann hatte sie noch das Down-Syndrom. Mhm. Dann hatte sie noch eine nasse Lunge, weil sie zu viel Fruchtwasser geschluckt hatte. Mhm. Und dann hatte sie noch eine neugeborene Infektion, das heißt eine angeborene Lungenentzündung in der Fruchtblase schon. Mhm. Also da war gar nichts mehr zu machen. Mhm. Ihr wusstet das vorher, dass das Kind wahrscheinlich behindert sein würde, ne? Wir wussten das. Mhm. Wir sollten auch zum Arzt so eine Fruchtwasseruntersuchung machen lassen. Mhm. Und wir haben es aber nicht machen lassen, weil der Arzt sagte ja, eine Fruchtwasseruntersuchung macht man nur, wenn man das Kind hinterher abtreiben will. Mhm. Da haben wir gesagt, nee, da kommt nicht in Frage, dann brauchen wir das Kind auch nicht gefährden. Mhm. Wir wussten, was auf uns zukommt, aber dass das so ausgeht. Hattet ihr euch denn schon sehr innerlich damit so eingerichtet, dass das ist vielleicht alles nicht so ganz normal, was man so normal nennt? Wir waren bei der Caritas, bei so einer Beratung, so wenn für Down-Syndrom und alles, haben wir uns schon alles vorab informiert. Und Also das wäre dann ein mongoloides Kind geworden, ne? Ja. Zur Erklärung dazu gesagt. Ja. Und ich habe dann auch im Gesicht gesehen und an den Händen, dass das so gut hat schon verstorben war. Das ist unbelievbar. Marc, erzähl mir doch mal deine Beziehung zu deiner Frau. Wie ist die? Intensiv. Die ist intensiv und, und sehr innig und eine große Liebe. Ja. Und du hast ja jetzt auch sehr viel getan, um, wie du es gerade kurz geschildert hast, um halt auch ein ordentliches Familienleben zu gewährleisten. Ja. Ne? Und dann alles in einem halben Jahr. Ja. Was eine große Leistung ist. Und was wirklich Respekt verdient, finde ich. Jetzt aber das hat jetzt keinen Sinn mehr. Nee, pass mal auf. Das ist, glaube ich, jetzt sehr, sehr normal und allen verständlich, dass der Schmerz so tief ist, weil er so frisch ist. Es ist gestern erst passiert und du hast alles hautnah miterlebt. Hm. Ich sag dir mal etwas, was dir vielleicht jetzt noch ein bisschen fremd erscheint, weil du noch so eingenommen bist von dem Schmerz. Aber ich sag's, ich möchte es dir trotzdem sagen. Du bist ein junger Mann und ihr seid eine tolle, tolle Beziehung. Du hast eine tolle Frau. Ihr seid junge Leute und du hast ganz tolle Sachen geschafft, um das Leben wieder in eine gute Bahn zu bekommen. Wenn sich jetzt alles erstmal ein bisschen beruhigt hat und die ersten Schmerzen überwunden sind, wird es sicher für euch auch nochmal eine neue Chance geben, ein weiteres Kind zu kriegen. Ja, der Arzt hat gesagt, das Down-Syndrom, ne? Das könnte man nicht erklären, woher da kommt, ne? Aber ich sag mal so, ich habe früher so viel Chemie genommen, ne? Ich gebe mir die Schuld, weil ich denke so, ja, dass in mir was nicht stimmt. Also ich hab von Chemie und Medizin keine Ahnung. Aber ich glaube, was ich über das Down-Syndrom weiß, dass das nichts mit Drogenkonsum zu tun hat. Das ist nicht bewiesen, sagt der Arzt. Ja. Ja, und jetzt sagte meine Frau, ich soll das mit vor Tag für Kinderzimmer leer räumen, damit sie nicht, wenn sie nach Hause kommt, in das Kinderzimmer gehen muss. Ich meine, das kannst du ja vielleicht auch für deine Frau jetzt machen. Dann kannst du deiner Frau helfen. Das ist für sie jetzt auch sehr schlimm und sehr schwer, alleine im Krankenhaus zu liegen. Wie gesagt, das ist genau richtig, jetzt den Schmerz zu erleben und auch zu weinen und vielleicht auch zu denken, es geht gar nicht mehr weiter und ich bin jetzt am Ende einer Sackgasse angekommen. Bist du aber nicht, Marc. Bist du nicht. Es gibt auch für euch und für eure kleine Familie auch eine neue Hoffnung, da bin ich ganz sicher. Und wenn es vielleicht kein eigenes Kind ist, dann könnt ihr vielleicht ein Kind adoptieren. Das muss ja alles, kann man ja alles bedenken und besprechen irgendwann. Und ich weiß es nicht. Nee, ich habe dir gerade gesagt, im Moment würde ich das nicht sehr erreichen, was ich jetzt sage. Aber glaub mir, es gibt aus dieser Situation, in der du jetzt steckst, gibt es auch einen hoffnungsvollen Ausweg. Der wird sich schon auftun. Sieh mal das Positive. Es hätte ja noch, du hast eine Frau, die du sehr liebst. Und die Frau ist auch gesund. Es hätte ja auch noch was Dramatisches passieren können bei der Geburt, dass deine Frau auch noch irgendwie in eine Krise geraten wäre bei der Geburt. Das ist ja alles gut gegangen. Ich möchte gerne, Marc, dass du mit der Elke jetzt noch ein wenig redest. Elke ist meine Psychologin, weißt du vielleicht. Die ist hier. Sehr, sehr, sehr, sehr nette Frau. Du legst auf und die Elke ruft dich gleich nochmal an. Ja, von Herzen alles Gute und Gruß. Ganz herzlich und ganz lieb deine Frau von mir. Ich danke dir. Tschüss, Marc. Tschüss. Margot. Ist dran. Margot ist 74 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Margot. Zunächst möchte ich dich beglückwünschen zu diesen wunderschönen Sendungen. Die sind für mich immer sehr interessant. Vielen Dank. Nun ist Folgendes. Ich habe mit 19 Jahren den Buchenwald, das KZ Buchenwald bei Weimar erlebt. Mhm. Wir mussten, ich war für meine Großeltern, habe ich in der Schlange gestanden, um irgendwas zu bekommen. Und da kam ein Jeep mit amerikanischen Soldaten, guckte sich das an. Wir waren ungefähr 60 bis 70 Frauen. Mhm. Und 5 Minuten später kam ein Lastwagen und wir wurden da auf diese Lastwagen getrieben. Wenn da Amerikaner waren, in welchem Jahr war das? Das war 1945. Mhm, also Nachkriegsende. Ja, am 13. April 1945. Mhm. Ich muss mal fragen, du warst aber nicht interniert in dem... Nein, ich war ganz normal. Ich war damals vom Beruf Kindergärtnerin. Mhm. Und ich war 19 Jahre. Mhm. Und wir kamen darauf und wir mussten vor dem Tor von den Autos runter und da kam uns dann auch schon eine Schlange mit anderen Mädchen entgegen. Mhm. Männer waren ja kaum da. Es waren ja nur alte Männer, die jungen waren ja im Krieg oder sie waren schon gefallen. Margit, ich habe das immer noch nicht richtig verstanden. Du warst nicht in dem KZ. Wir mussten uns das dann angucken. Ihr musstet euch das angucken? Ja. Auf Anweisung der Amerikaner? Ja. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Also ihr wurdet quasi in das KZ hineingefahren? Ja, wir mussten dann durch das Tor laufen und dann kamen uns diese ausgemergelten, mit großen Augen uns anguckenden Häftlinge entgegen. Also die Häftlinge waren noch in dem Lager? Ja, ja. Mhm. Es war vielleicht ja zwei Tage oder einen Tag, dass die SS weg war. Wieso haben denn, ehe du jetzt weitererzählst, wieso haben die Amerikaner denn euch oder dich auch als junges Mädchen da reingetrieben? Ja, die hatten so, die haben da oben dieses Lager erobert und die waren so entsetzt von den Zuständen, die da oben waren. Mhm. Also wir waren es ja auch. Mhm. Wir haben, also viele haben gewusst, dass da oben viel Dinge passiert sind, die nicht in Ordnung waren. Aber wieso haben die euch Ausmaß? Ja, aber wieso haben die euch jungen Mädchen da reingetrieben? Ja, das weiß ich auch nicht. Und was geschah dann? Ihr musstet dann da reingehen? Wir mussten da rein, wir mussten uns alles angucken und es war grausam. Ich habe gedacht, ich bin in der Hölle. Mhm. Wie viele Leute wart ihr, die sich das angucken mussten? Es waren wenigstens 1000 Mädchen. Mhm. Und das ging ja nicht nur einen Tag, das ging ja ein paar Tage. Wie lange musstet ihr denn in dem Lager bleiben? Ja, das war schlecht zu beschreiben. Also 2-3 Stunden waren wir bestimmt da oben. Und dann seid ihr so einfach so rumgegangen durch die Gänge? Wir mussten uns alles angucken. Die haben uns überall richtig reingetrieben und haben amerikanische Soldaten, die Deutsch konnten und die haben gesagt, geht da rein, guckt's euch an, was ihr mit den Menschen gemacht habt. Das war wahrscheinlich der Grund, warum die euch da reingetrieben haben, um das zu zeigen und der Bevölkerung auch zu zeigen, was geschehen war. Du sagst gerade, ihr ahntet schon, dass da oben schlimme Dinge vor sich gehen. Ja, ich habe schon mit 9 Jahren eine ganz schlimme Sache erlebt. Mhm. Ich hatte eine Schulfreundin, und die hat am Güterbahnhof gewohnt und mit der bin ich immer in die Klavierstunde gegangen. Und die war noch nicht fertig. Und da bin ich, Sommer war und ich bin da bei denen auf den Balkon gegangen. Und da kam ein Transport mit Häftlingen an und die wurden von der SS furchtbar geschlagen. Und also da war dir schon klar, was da wahrscheinlich los ist. Ja, die Mutter, die kam dann auf den Balkon und sagte, das hast du nur geträumt. Und dann ein paar Wochen später hatte sich das Gleiche nochmal abgespielt, aber da war ich nicht auf dem Balkon, sondern war ich schon mit meiner Freundin auf der Straße und da kamen die uns entgegen und liefen dann darauf. Margot, du warst 19 Jahre, als du in dieses KZ Buchenwald, ins KZ Buchenwald hineingehen musstest. Ja. Was waren, wenn du heute daran zurückdenkst, das ist lange her, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Bilder dir sehr klar im Kopf noch sind. Ja. Was war das Schlimmste, was du da gesehen hast? Was hat dich am meisten erschüttert? Das Schlimmste war die Kranken, die Arztbaracke. Mhm. Da war, das war so ein schmaler Gang. Und wenn man da reinkam, war rechter Hand war so eine Liege. Da waren wahrscheinlich die Häftlinge, wurden da irgendwie untersucht. Mhm. Und dann mussten die runter, kann ich mir das vorstellen. Und auf der linken Seite, da war so eine kleine Kabine. Und da mussten die Häftlinge rein und wurden gemessen. Mhm. Und hinter der Messlatte hat ein SS-Mann gesessen, der aber nicht zu sehen war und hat die Häftlinge ins Genick geschossen. Mhm. Und da fielen die vorne über und dann war dann da vorne ein Wagen und da lagen entsetzlich viele Leichen. Diese Leichen habt ihr auch gesehen? Die Leichen, ja. Mhm. Und dann musste man da raus und dann war da so ein Zaun ungefähr von 4-5 Metern und da waren die Leichen alle aufgestapelt. Und was mich Außer, also das war schon furchtbar entsetzlich. Aber was mich noch schlimmer erregt hat, waren Kinder. Die waren zerlumpt und ich sehe so einen kleinen Jungen, dessen ganzer Reichtum war ein zusammengebastelter Roller, den irgendwelche Häftlinge ihm da gebastelt haben. Und den presste er so an sich, so ungefähr, nimmt man nicht das auch noch weg. Und dann hatte im Februar 1945, hat ja Weimar einen Großangriff gehabt und da war eben auch oben der Buchenwald mit gebombt worden. Da war eine Baracke von den Gustloff-Werken, wo die Häftlinge für die Rüstung arbeiten mussten. Und die war total zerstört. Ja. Und da hieß es dann auch, da ist das Blut in Strömen geflossen. Und an der der Ettersberg, wo der Buchenwald ist, das ist so ein Höhenrücken. Und die Westseite davon, da ist der Buchenwald. Ja, ja. Und der Südhang, da sind 3 Bombentrichter gewesen. Heute sind das Ringgräber. Ja. Und da hatten sie so Bretter reingehängt. Und da wurden die Leichen dann so runtergerutscht. Also, Margot, wenn du das als junges Mädchen gesehen hast, du hast es als 19-jähriges Mädchen gesehen, als du da wieder rausgegangen bist, was hast du denn da gedacht? Wie war dir da zumute? Ich bin hinterher furchtbar krank geworden. Mhm. Ich war 4-5 Wochen, habe ich hohes Fieber gehabt. Ich war ganz schlimm krank. Wie hast du denn dann mit deinen Eltern darüber gesprochen? Ja, was haben die Eltern gesagt? Aber die konnten ja auch nichts machen. Nee, was haben die denn gesagt? Die haben gar nichts gesagt. Die waren genauso fassungslos. Wurden denn deine Eltern auch da reingetrieben? Oder nein. Das waren nur junge Mädchen? Es waren nicht nur junge Mädchen. Es waren auch ältere Frauen. Hm. Es waren auch ein paar Männer dabei. Hm. Ja, aber vorwiegend eben junge Mädchen. Hm. Wir waren ja eben zu Hause und die Jungs, die waren alle an der Front. Hättest du warst nun auch schon immerhin eine erwachsene junge Frau, zwar noch sehr jung, aber dennoch erwachsen, hättest du so ein Leid für möglich gehalten? Nein. So eine Grausamkeit? Nein. Also ich habe gedacht, ich bin in der Hölle. Und es ist nicht nur das gewesen, ich bin am 9. Februar ist ein Kindergarten hier von uns gebombt worden, da ist eine Luftmine drüber gegangen und das wäre eigentlich die zweite Stelle, wo ich auch nie wieder hingegangen bin. Und da mussten wir, weil wir gärtenschlank waren, in den Keller und ich hatte als Schülerin, war ich bei der Einweihung dabei und ich habe gewusst, wo der Luftschutzkeller und wo diese Gänge alle sind. Und da sind ungefähr 70 Kinder, bei denen war überall die Lunge geplatzt. Und ich bin seit einem Jahr erst wieder hier in Weimar. Ich war früher im Schwarzwald und ich habe 1993 eine junge Frau mit nach Weimar genommen und habe ihr diese Stadt gezeigt. Und die wollte natürlich auch den Buchenwald sehen. Und da habe ich gedacht, jetzt sind es 48 Jahre her. Ja, ja. Jetzt hast du das verarbeitet. Jürgen, ich kam durch das Tor und mir kamen die ganzen Bilder entgegen. Und ich habe sogar noch im Geiste den Gestank mitgekriegt. Hast du es denn ausgehalten, da nochmal reinzugehen? Oder bist du dann wieder zurück? Ich bin wieder zurück. Ich habe es nicht mehr geschafft. Und daraufhin habe ich dann 1995 einen Artikel hier in die Weimarer Zeitung geschrieben und habe die ganzen Dinge geschildert, die ich in der Zeit von 33 bis 45 erlebt habe. Und das ist auch gedruckt worden. Margot, ich will dir mal was sagen. Ja. Ich bin ja nun auch so eine Generation, die aufgewachsen ist mit sehr viel Informationen über das Dritte Reich. Ja. Aber ich glaube, nichts ist beeindruckender oder erschütternder, als wenn man Zeitzeugen hört. Ja. Wenn man jemanden wie dich erzählen hört. Ja. Ich glaube, das geht einem tausendmal mehr unter die Haut, als wenn man das in einem Geschichtsbuch liest. Daher bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du angerufen hast. Sehr und dankbar. Und ich schicke dir auch das Buch. Gerne, ja. Gerne. Schick es mir bitte. Ich sage am Ende der Sendung gleich nochmal die Adresse. Weil es das Buch in keiner Buchhandlung gibt. Da freue ich mich sehr. Also da steht noch, stehen auch von anderen Leuten noch die Dinge drin. Mhm. Aber ich wollte nur eben mit meiner Erzählung eigentlich einiges erreichen. Mhm. Und zwar die Rechtsradikalen, die uns so viel Kummer machen, die sollten das mal erlebt haben. Dann wird es ihnen wahrscheinlich vergehen. Denn das war eine furchtbare Zeit. Und es gibt wirklich auf dieser Welt kein Regime, was keine Fehler hat. Aber diese Zeit, die wünsche ich nicht meinem ärgsten Feind. Und es ist vor allen Dingen so furchtbar. Diese Kriege, die bewirken ja überhaupt nichts. Margot. Ja. Ich bin sehr froh und sehr, sehr dankbar, dass du angerufen hast. Und ich freue mich sehr auf die Post von dir mit dem Buch. Das mache ich und auch. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und geh da nicht mehr hin, wenn es dir so schwer fällt. Nein, nein, das mache ich auch nicht. Und ich wünsche dir schöne Jahre noch in deiner alten Heimat. Ne? Das ist deine alte Heimat, ja. Ja, und ich bedanke mich für all die vielen Sendungen, die ich jede Nacht bei dir mir mit ansehe und höre. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Vielen und Dank. Und bleib gesund und mach's weiter so gut. Vielen Dank. Bleib du auch gesund, Margot. Alles Dankeschön. Gute. Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Jetzt kommt Uwe. Und Uwe ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Uwe, geh bitte ein bisschen näher ans Telefon. Ja? Ja, so ist es schon gleich besser. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Macht gar nichts. Um welchen Ort geht es bei dir? Also ich war in den ICE, der in Eschwege verunglückt war. Ja. Und ich wollte damals anrufen, hatte schon mal ein Thema, was mit Unfällen oder so, aber da bin ich nicht durchgekommen. Mhm. Warst du auch verletzt? Ja, Schleudertrauma, Gehirnerschütterung und Prellung eben. Mhm. Wie hast du denn dieses Unglück damals erlebt? Also wo der Zug so zum Halten kam, so auf den Schotter lang geschlittert ist, also da kam mir das vor wie so ein Traum. Mhm. Also das habe ich in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Mhm. Aber meine Psychologen haben damals, also haben jetzt später gesagt, also dass das eigentlich normal ist. Mhm. Dass das Gehirn in dem Moment überlastet ist, dass man das gar nicht verarbeiten kann. In welchem Waggon hast du gesessen? Im allerersten. Im allerersten? Ja. Im allerersten. Wir haben ja alle diese schrecklichen Bilder gesehen. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wo genau der erste Wagen stand. Also in Fahrtrichtung. In Fahrtrichtung. Ja. Ja. Also vier Wagen sind durch die Brücke durchgekommen. Mhm. Der fünfte wurde so halb zerschlagen. Mhm. Der vierte wurde rübergeschleudert in so einen Garten. Mhm. Das hat man aber gar nicht mehr gesehen, weil der erste, zweite und dritte, die waren so etwas ineinander verkeilt und den dritten hat so rübergeschleudert an so einen Abhang und da konnten wir dann gar nicht vorbeisehen. Also ich wollte gerade sagen, als es dann passiert war und du warst nur leicht verletzt, sagst du, hast du dich dann selbst, bist du selbst rausgekrabbelt aus dem... Ja, aus dem bei uns im vorderen Teil war der eine Zugbegleiter und der hat eben gesagt, wir sollten uns alle oft mal draußen sammeln und eben die laufen konnten, die sollten zum Bahnhof laufen. In dem Moment war euch wahrscheinlich überhaupt noch nicht klar, was für eine Katastrophe da passiert ist. Mhm. Also man konnte das auch gar nicht so schnell verarbeiten, also wir standen alle unter Schock. Wie lange warst du denn dann an dem Unfallort? Also am Unfallort nur ein paar Minuten. Wir sind dann langsam zum Bahnhof gelaufen und da kamen auch die ersten Einwohner von dem Ort. Und mit Autos und die haben da unser Gepäck sogar vorgefahren am Bahnhof. Und wie soll ich jetzt sagen, ich bin total aufgeregt. Ja, also wurdet ihr denn irgendwann von Hilfskräften dann auch ganz weggefahren? Die kamen dann so nach und nach. Also natürlich wurden oft mal in den ersten drei Wagen, die eben jetzt leichte Verletzungen hatten, wie Schnittwunden und so, Die wurden in den Ort gefahren, die hatten glaube ich da zwei oder drei Ärzte. Bist du denn dann vor Ort auch noch grob untersucht worden? Oder Nein, überhaupt nicht. Bist du denn in ein Krankenhaus gekommen? Nee, ich bin mit dem Bus dann bis zum nächsten Bahnhof gefahren und bin sogar dann wieder mit dem Zug bis nach Hause gefahren. Ach so, du hast es dann in die eigene Hand genommen. Ja. Du bist dann an demselben Nachmittag oder nach Hause gefahren und hast dann wahrscheinlich im Radio oder Fernsehen erst gesehen, was da geschehen war. Ja, ich habe dann abends hier gesessen und habe das eigentlich alles noch aufgenommen, auf Video und so. Was hast du denn da gedacht, als du gesehen hast, was für eine Katastrophe passiert ist und du warst mittendrin? Ich konnte es einfach nicht fassen. Ich habe das den Abend auch noch nicht verarbeitet. Mhm. Also ich bin mir den großen Unfall, die große Katastrophe noch gar nicht so bewusst geworden. Mhm. Wann hast du es denn dann kapiert? Wann ist es in dir so? In den nächsten Tagen erst. Also nächsten Tag fing das an. Mhm. Und mit welchem Resultat oder welchen Folgen? Hast du einen Zusammenbruch noch bekommen nachträglich? Ja, ich bin jetzt noch krankgeschrieben. Mhm. Mhm. Also da wurde dir erstmal bewusst, dass du dem Tod haarscharf vielleicht... Ja, entronnen ja, bist. Genau. Ne? Mhm. Du bist heute noch krankgeschrieben, nach so langer Zeit. Ja. Ich hatte schon mal einen Arbeitsversuch wieder gehabt, aber das habe ich auch nicht verkraftet, weil ich ja jeden Tag mit dem Zug wieder fahren musste. Und das was bist du für ein Beruf? Ich bin bei der Deutschen Bahn. Du bist bei der Deutschen Bahn sogar. Als was denn? Am Schalter. Am Schalter. Mhm. Mhm. Und bist seitdem auch nicht mehr Bahn gefahren? Doch. Doch, das schon. Sogar heute wieder. Heute. Ich stelle mir es sehr schwierig vor, wenn man dann das allererste Mal, nachdem so etwas passiert ist, wieder in einen Zug einsteigt. Das kann ich gar nicht beschreiben. Also das allererste Mal, da habe ich noch nicht die Tabletten bekommen, die ich jetzt habe. Mhm. Das war totaler Panikanfall. Mhm. Also hyperventiliert und so. Ich habe gedacht, ich muss die nächste Station gleich wieder raus. Mhm. Mhm. Aber ich habe mich dann langsam wieder beruhigt und bin noch zwei Stationen weiter, weil ich Bekannte besuchen wollte. Du bist jetzt seit der Katastrophe in psychotherapeutischer Behandlung? Ja. Mhm. Mhm. Darf ich dir denn dennoch vielleicht ein Gespräch mit meiner Psychologin noch anbieten? Oder möchtest du darauf verzichten? Nö, warum? Ja. Das wäre nett. Können wir gerne machen. Das ist die Elke und du legst auf und Elke ruft dich gleich nochmal an. Ich wünsche dir von Herzen auch wirklich alles Gute, Uwe. Und das ist ja auch bei aller Dramatik für dich, aber auch wie ein neuer Geburtstag, ne? Wahrscheinlich dieser Tag. Ja. Von Herzen alles Gute. Vielen Dank für deinen Anruf. Ich danke dir. Und nochmal, toi toi toi, eure Sendung ist ganz toll. Vielen Dank. Und ich wollte auch nochmal fragen wegen Autogramm. Ruf unter dieser Nummer am Tage an, dann bekommst du das Autogramm. Ja. Mach's gut, Uwe. Danke. Tschüss. Tschüss. Ganz schnell unsere Adressennummer, wie versprochen, WDR 1 Live Domian 50600 Köln. Ganz einfach, WDR 1 Live Domian 50600 Köln in der Technik Leo Scholten. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao.